Урок 8, упражнение 5, страница 149. W. Kennen Sie mich? Ja, ich kenne Sie. Besuchen Sie mich im Sommer? Verstehen Sie mich gut? Korrigieren Sie mich. Fragen Sie mich.